Erste Szene. Herr Richter Adam, was ist denn passiert? Haben Sie sich verletzt? Ach, ich bin hingefallen. Hingefallen? Ja. Wo? Waren Sie vielleicht wieder mal bei einer Frau? Ha! Sind Sie dort aus dem Fenster gefallen? Das ist ja schon einmal passiert. Was? Bei einer Frau? Licht, was reden Sie da? Hier bin ich gefallen, in meinem Haus, heute Morgen. So sieht das aber nicht aus. Sie haben viel Blut in Ihrem Gesicht. Vor einer Stunde bin ich aus dem Bett gestiegen und wollte meine Hose anziehen. Da plötzlich falle ich. Deshalb das Blut. Ich weiß nicht. Genug davon. Was gibt es Neues? Der Herr Gerichtsrat Walter kommt heute. Er will kontrollieren, ob hier alles in Ordnung ist. Die Kasse und die Protokolle. Was? Der Gerichtsrat? Eine Kontrolle? Das ist nicht gut. Gestern war der Gerichtsrat Walter in Holla. Dort hat er bei der Kontrolle so viele Fehler gefunden, dass der Richter jetzt gehen muss. Er muss gehen? Das ist ja schrecklich. Und jetzt kommt Walter zu uns. Licht, kein Wort zum Gerichtsrat über... Na, Sie wissen schon was. Aber Herr Adam, wollen Sie, dass ich lüge? Lügen? Was heißt hier lügen? Licht, Sie sind immer mein Freund gewesen. Mein bester Freund. Also, ich weiß nicht. Ich kann Walter auch einiges über Sie erzählen. Ich sage nichts, Herr Richter. Keine Sorge. Wann kommt Walter denn? Jetzt gleich, in einer Stunde. Was, jetzt? Himmel, hilf. Lise? Hey, komm schnell! Meine Kleider, meinen Mantel, meine Perücke! Aber Herr Richter, Ihre Perücke ist nicht hier. Sie sind ja gestern Abend um 11 Uhr ohne die Perücke nach Hause gekommen. Erinnern Sie sich nicht? Sie waren verletzt. Sie hatten Blut am ganzen Kopf. Was? Ich? Gestern Abend um 11 ohne Perücke? Verletzt? Du lügst! Ich war den ganzen Abend zu Hause. Aha, Herr Richter. Dann war Ihr Unfall also doch gestern Abend und nicht heute Morgen. Ich habe es mir ja gleich gedacht. Wo sind Sie denn gewesen? Lügen! Nichts als Lügen! Ich war zu Hause. Ich habe für das Gericht gearbeitet. Und die Perücke? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Auf der Perücke hat die Katze heute Nacht Junge bekommen. Jetzt ist sie schmutzig. Böse, böse Katze.